Gleich hier soll vermerkt werden, dass über des Geldes wahres Wesen wenig brauchbare Literatur vorhanden ist. Was hier bedeutsam und also für das Judentum verhängnisvoll hätte werden können, das ist, dank der psychagogischen Meisterschaft Zions, dank aber auch der Arglosigkeit, Ungeschicklichkeit und Unkenntnis im Bücherwesen gerade der wenigen wirklich aktiv denkenden Männer, die sich doch hin und wieder mit diesem, dem Arier im Grunde so fernliegenden, so langweiligen, so uninteressanten Fragen beschäftigt haben mögen, geradezu mit Ausschluss der Öffentlichkeit erschienen und von keinem führenden Verlage gestützt worden, in seinen wenigen, unscheinbaren Exemplaren aufgekauft und mithin geradezu aus dem Buchhandel verschwunden. Was nämlich in der zugänglichen International-Anti-Ökonomie Aufnahme gefunden hat, das ist ja eben infolge seiner Gültigkeit gleichsam mit dem ordnungsgemäßen Judenstempel versehen und enthüllt keine bedenklichen Auffassungen. Müssen wir uns doch endlich einmal klar werden, dass die arische Welt in drei recht ungleiche Gruppen zerfällt, wenn wir ihre Beziehung zum Geldproblem ergründen wollen. Die große Masse des Volkes, sicherlich mindestens 95% der gesamten arischen Menschheit, die überhaupt nicht über diese dem fassenden Geiste so fernliegenden und gleichgültigen Dinge nachdenkt und die vorhandenen hinnimmt wie Naturereignisse, Kritik und gedankenlos, dann höchstens 5%, die durch beruflichen Zwang sich genötigt sehen, mit diesem öden und faden Sachen sich einzulassen, dem Jus-Studium, die also die bereits sattsam bekannte, für diese wenigen zurechtgemachte Wissenschaft vorfinden und dann endlich, man glaube ja nicht, dass wir hier über respektive untertreiben, jeweils 5 bis 10 Menschen in der gesamten arischen Welt, die sich bemüßigt fühlen, mit eigener, unvorbereiteter und unvergewaltigter arischer Denkkraft über diese Dinge nachzudenken. Es muss betont werden, dass die größten Denker wie Kant, Schopenhauer, Plato, Aristoteles, Nietzsche, Descartes, Hume, Locke und so weiter und so weiter niemals es für nötig erfanden, das Geld wirklich zu ergründen, dieweil eben zu glücklicheren Zeiten die denkende Geisteswelt unbehelligt genug vom Wirtschaftlichen geblieben war, dies ihrem tiefsten Wesen so ferne Gerückte niemals bedenken zu müssen. Ist doch das Geld kein naturgegebenes, kein ewig menschliches, weshalb es sich denn auch dem Interesse der größten Geister bislang entzog und wir mithin nur der mittelmäßigen und im Vorhinein auf diesem Gebiete passiven Köpfe Gedanken hierüber besitzen, welche nie genugsam beachteter Zustand ja die Willen- und wehrlose Hinnahme der jüdischen Geldbedeutung sattsam erklärt und verständlich macht. Halten wir also fest, die Masse denkt nicht, die wenigen, die es tun, werden gedacht und nur einige wenige denken selber. Dies vorausgesetzt und verstanden, wollen wir nun untersuchen, was denn der Grund dafür war und ist, dass diese wenigen sich mit dem Geldprobleme und allem, was drum und dran ist, beschäftigen und zu selbstherrlichen Gedanken gelangen konnten. Dies aber muss ergründet werden. Denn wenn wir einmal eingesehen haben, dass das Geld, der Mobilisator, also der Beweglichmacher, in Reinkultur eben Domäne und Tummelplatz der bewegenden und beweglichen Geister war und ist, so müssen ganz besondere Umstände es sein, die den Arier veranlassen, auch über dies ansonsten so Abseitige nachzudenken. Und da muss es eben gleich gesagt werden, dass dazu erst in unserer allerneuesten Zeit Gelegenheit war, einerseits, weil die wirtschaftliche Vergewaltigung durch die Juden vorher nie so fühlbar war, arische Denkkraft diesen Gebieten aufzuzwingen, andererseits aber auch die Gebildeten niemals in die Lage kamen, über derartiges nachzudenken. Denn im Mittelalter etwa war das Finanzwesen zumeist einzelnen, wenigen vertraut. Schon damals war der Haus- und Hofjude Finanzmann, konnte bei der Kleinigkeit des Wirtschaftsbetriebes aber nicht so viel und Sichtbares anstellen, um die allgemeine Aufmerksamkeit auf diese Fragen hinzulenken. Hatte der Fürst aus seinen Untertanen herausgepresst, was er für seine Zwecke brauchen mochte, dann war für eine Zeit lang Ruhe, bis wieder neue Bedürfnisse, neue Drangsale zeitigten, die eine damals hörige Menschheit mit Geduld und Demut hinnahm, eben wie unabwendliche Naturereignisse. Durch Industrie, heutigen Kapitalismus und Parlamentarismus aber war denn doch das Finanzielle weiteren Kreisen zugänglich geworden und hatten diese auch die oben erwähnte Ahnungslosigkeit gezeugt und bis heute behalten, bei besonderen Wandlungen, wie sie das Judentum zu seiner Weltherrschaft herbeizuführen hatte, mussten wohl oder übel viele Volksvertreter sich mit diesen ihnen so ferne stehenden und unliebsamen Dingen beschäftigen. Das aber geschah namentlich zur Zeit, da in Europa die Einführung der Goldwährung für Zion unbedingt notwendig wurde, wollte es den wichtigsten Schritt zur Weltherrschaft endlich gemacht sehen. Da solche Währungsreformen aber stets nur in Zeiten wirtschaftlicher Not einsetzen konnten, so wurden in diesen Zeiten doch hin und wieder Menschen, deren Beruf sie mit Ziffern und tabellarischen Berechnungen in Berührung brachte, auch auf dieses ihnen ansonsten fernliegenden Problem aufmerksam, und diesem Umstande verdanken wir denn auch arische selbstständige Denkversuche über Geld- und Finanzsachen. So ist es denn ganz und gar kein Zufall, dass aus den Reihen technischer Berufe die ersten Pioniere selbstherrlichen Ergründens des Geldproblems dem deutschen Volke erstanden. Und hier wird es sich Namen zu merken haben, die heute kaum noch jenen Klang besitzen, den sie verdienen, und der ihnen werden muss, soll die arische Menschheit überhaupt noch aus der Tiefe und Knechtschaft auferstehen. In Wien aber war es, wo im Jahre 1894 die Valuta unter dem Finanzminister von Plena reformiert, das heißt durch eine Goldanleihe auf Goldwährung gestützt werden sollte. Da aber hatte sich das Parlament mit dieser Frage zu beschäftigen. Hand in Hand damit mussten Anleiheprobleme, Staats- und Banknotenfragen, Aufnahme der Barzahlungen in das Ausland und dergleichen mehr beraten werden, so dass selbst der diesen Fragen Fernstehende sich mit ihnen beschäftigen musste. Damals aber, in dem Chaos denkfauler, unselbstständiger, unter jüdischer Hypnose nicht minder oft als direkter oder indirekter jüdischer Bestechung stehender, hat es zwei Männer gegeben, die das kommende Unheil klar erkannten, die mit ihrer Weisheit und Stimme nicht hinterm Berge hielten, sondern offen und vernehmlich wetterten und riefen, mahnten und erklärten und mit all ihrem klaren Wollen und Wissen ungehört oder aber verlacht und bewitzelt ins Leere zu zetern verdammt blieben. Zwei Männer, denen die arische Menschheit ewigen Dank schuldet, als den ersten, die aktiv selbstherrlichen Geistes über Wirtschaftliches gegen die Weltsuggestion Zions zu denken vermochten und den prophezeiten und klar vorausgekannten Untergang hätten aufhalten können. Reichsratsabgeordneter Professor Dr. Schlesinger und Ingenieur Wenzel Schober, die im innigsten Vereine bemüht waren, die betörte Welt vor dem Fluche der Goldwährung, dem Irrsinne der falschen Geldtheorie zurückzureißen. Vergebliches Bemühen. Weltgeschichte des Ariertums ist, man kann ruhig sagen, seit dem Jahre 1848 eine negative Angelegenheit geworden. Und wer diese einstens schreiben wird, der wird die versäumten Gelegenheiten, die ungetanen Taten, die ungesehenen und unbeachten Führer als die Marksteine solch trauriger Geschichte bis in unsere Tage verfolgen können.